Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Über ein ganzes Gesetzespaket soll heute im Bundestag abgestimmt werden. Das Gesetz zur besseren Durchführung der Ausreisepflicht aus dem Innenministerium soll verhindern, dass Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber häufig scheitern. Janina Lückhoff. Ausreisepflichtige, die selbst dazu beitragen, dass sie nicht abgeschoben werden können, etwa weil sie falsche Angaben über ihre Identität machen, sollen bestraft werden. Sie bekommen nur noch eine sogenannte Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Dieser Status wird neu eingeführt. Er ist verbunden mit Wohnsitzauflage und Arbeitsverbot. Um zu vermeiden, dass Ausreisepflichtige am Tag der Abschiebung nicht aufzufinden sind, sollen Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft einfacher angeordnet werden können, zum Teil auch dann, wenn keine Fluchtgefahr besteht. Teile der Opposition, Flüchtlingsverbände und die Kirchen kritisieren das geplante Gesetz. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wiedmann-Mautz von der CDU, hat das heute zur Abstimmung stehende Gesetzespaket in diesem Programm verteidigt. Mit Blick auf das von Arbeitsminister Heil vorgelegte Gesetz zur Integration von Flüchtlingen sagte sie: Ich glaube, wir müssen das Gesetz an einigen Stellen noch verbessern. Da gehen mir die Regelungen noch nicht weit genug, aber es ist jetzt ein erster, ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und deshalb, wir müssen die ersten Schritte tun, aber kein Gesetz ist so gut, dass man es nicht noch besser machen kann. Mhm. Ich wünsche mir, dass wir bei denjenigen, die noch im Verfahren sind, dass wir hier auch Frauen, die keinen direkten Arbeitsmarktzugang haben, dass wir ihnen auch die entsprechenden Kurse öffnen. Das sind Berufssprachkurse und Integrationskurse und dass wir für Geduldete insgesamt von Anfang an diese Sprachkurse öffnen. Das Bundesverfassungsgericht setzt am Vormittag seine Verhandlungen über das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe fort. Jan Henrich. Heute sollen insbesondere rechtliche Fragen diskutiert werden. Im Kern steht für die Richter die Frage, ob der Freiheitsraum, den das Grundgesetz bietet, auch die Inanspruchnahme von professioneller Hilfe bei der Selbsttötung umfasst. Gerade die betroffenen Patienten wollen ihr Lebensende frei gestalten können, auch wenn sie dabei auf die Hilfe Dritter angewiesen sind. Die klagenden Ärzte befürchten Unklarheiten in bislang legalen Bereichen der Sterbehilfe durch das Gesetz. Anwesende Bundestagsabgeordnete verteidigten hingegen gestern die Regelung. Sie wollen verhindern, dass sich Suizidhilfe als normale Behandlungsoption etabliert. Eine Tendenz ließen die Richter in der bisherigen Verhandlung noch nicht erkennen. Von ideologischer Verbohrtheit in Deutschland mit Blick auf die Diskussion um assistierten Suizid sprach der Palliativmediziner und Buchautor Gian Domenico Borasio hier im Deutschlandfunk. Der assistierte Suizid werde die Hemmschwelle nicht senken. Aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch aus ethischer Sicht ist die Tötung auf Verlangen ganz klar abzulehnen. Davon redet aber auch keiner in Deutschland, außer der bioethisch dilettierende Herr Montgomery. Es geht hier um den ärztlich assistierten Suizid und das ist ein aus empirischer Grundlage wirklich zu empfehlendes Mittel, um diesen ganz, ganz wenigen Menschen, es geht um Extremfälle, am Ende ihres Lebens nicht im Stich zu lassen. Mhm. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will durch eine Steuersenkung Fahrkarten im Fernverkehr der Bahn billiger machen. Dazu soll die Mehrwertsteuer auf Tickets von 19% auf 7% gesenkt werden. Alex Krämer. Der CSU-Minister argumentiert mit dem Klimaschutz. Wem es mit dem Umstieg von Auto oder Flugzeug auf die Bahn ernst sei, der müsse bei der Steuer ansetzen, sagt er. Durch die Steuersenkung könnten Bahnkunden im Fernverkehr um bis zu 400 Millionen Euro jährlich entlastet werden. Im Nahverkehr der Bahn gilt schon heute der ermäßigte Mehrwertsteuersatz. Mit seinem Vorschlag greift Andreas Scheuer eine Forderung der Grünen auf, was unter anderem damit zu tun haben dürfte, dass er in Sachen Klimaschutz unter Druck steht. Bis Ende des Jahres soll ein Klimaschutzgesetz vorliegen. Der Verkehrsminister muss Vorschläge liefern, wie der Verkehr CO2 einsparen kann. Belastungen für Autofahrer, etwa durch höhere Spritpreise, will Scheuer dabei vermeiden. US-Präsident Trump hat die Jemen-Resolution des US-Kongresses mit einem Veto gestoppt. Beide Kongresskammern hatten Trump aufgefordert, die US-Hilfen für die saudisch geführte Militäroperation im Jemen einzustellen. Martin Ganselmeier. Zur Begründung erklärte Trump, die Jemen-Resolution im Kongress sei ein unnötiger und gefährlicher Versuch, seine verfassungsmäßigen Rechte zu schwächen. Außerdem gefährde ein Ende der US-Hilfen für die saudische Koalition das Leben von Amerikanern und US-Soldaten in der Region. Um das Veto Trumps zu überstimmen, ist eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kongresskammern nötig. Dies gilt als äußerst unwahrscheinlich. Im Jemen tobt seit 2014 ein Stellvertreterkrieg zwischen der von Saudi-Arabien und den USA unterstützten Regierung und den Houthi-Rebellen, die mit Iran verbündet sind. Tausende Menschen sind bereits ums Leben gekommen, viele Zivilisten hungern.